Christ uns nur die Atemnot. Ganz frei von Gnade, der uns vor sich hertreibt bis zum Tod. Unsere Jugend längst verblühte Jahre, und in der Ferne droht das Abendrot. Meist schon vorbei.